Gespräch 2. Die kleine Sonja braucht unbedingt noch mal was gegen ihre Schmerzen. Was hat sie denn schon bekommen? Heute Morgen von dem Ibuprofensaft. Das ist jetzt fast 8 Stunden her. Sagen Sie mir bitte, wie alt und wie schwer die Sonja ist. Sie ist 3,5 und wiegt, da muss ich mal nachschauen, 15 Kilo. Und heute Morgen hat sie wie viel genau bekommen? 5 Milliliter von dem 2%igen Saft. Also 100 Milligramm. Das ist okay. Sie darf insgesamt 300 Milligramm über 24 Stunden von dem 2%igen Saft einnehmen. Das sind 15 Milliliter als Gesamtmenge. Dann dürfen Sie ihr jetzt nochmal 100 Milligramm, also 5 Milliliter, verabreichen. Und danach mindestens 6 Stunden bis zur nächsten Gabe warten.